flashback de son corps et son nom au bout de ta langue. Retox. genau wie dir im Osten fahr. Ich komme aus der DDR und leg mich auch im Westen quer. Ich werde einfach Millionär und kaufe dann die DDR. We'll be right back.